Ein Sprecher des TVK-Außenministeriums antwortete am 22. November auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass Obama die gerechte Verstärkung der Atomstreitkräfte der TVK begründet hatte. Darin hieß es: Während der jüngsten APEC-Gipfelkonferenz in Peru redete Obama von der Provokation durch Nordkorea und Entnuklearisierung. Unter dem Vorwand der Provokation von Nordkorea sprach er immer wieder von den abgenutzten Sanktionen und dem Druck. Verzweifelt versuchte er damit, sich der Verantwortung dafür, die TVK zu einem Atomstaat getrieben zu haben, zu entziehen und das Fehlschlagen seiner TVK-Politik zu verbergen. Aber eins ist es dabei klar: Die verrückte, feindselige Korea-Politik und die atomare Drohung und Erpressung, die die bisherigen Machthaber der USA verfolgt haben, sind Wurzel für die Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel und der Hauptfaktor dafür, die TVK zum Atombesitz getrieben zu haben. Wenn die Machenschaften der USA für die Verletzung der Souveränität und Existenzrechte der TVK offener werden, werden der Geist der TVK für die selbstständige Entwicklung und ihr Wille zur Verstärkung der Atomstreitkräfte noch fester. Der Hauptweg zur Lösung der Frage auf der koreanischen Halbinsel liegt genau darin, dass die USA die veränderte strategische Stellung der TVK und die allgemeine Tendenz richtig einsehen und eine mutige Entscheidung zur Zurücknahme ihrer feindseligen Politik treffen. Falls die USA ihre anachronistische Denkweise nicht aufgeben, werden sie noch miserablere und bitterere Folgen haben.